Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Bei mir ist jetzt die Caro Mahn-Gauseweg, stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes der Piratenpartei. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Vielen Dank. Vielleicht mal ganz wenige kurze Worte zu dir selbst, einfach damit die, die ich noch nicht kenne, kurz wissen, wer du bist. Also ich bin Caro, 32 Jahre alt, auf Twitter 688i. Ich komme aus dem Landesverband Sachsen und war da in der letzten Legislatur Beisitzer am Landesvorstand. Außerdem bin ich in einigen AGs aktiv, also Koordinator AG Außenpolitik und der AG Bauen und Verkehr. Und wahrscheinlich kennen mich auch einige als Versammlungsleitung auf diversen Parteitagen. Zumindest die Stimme kennt man. Also kann man schon, die hat man schon gehört in dem ein oder anderen Stream oder wie auch immer so. Okay, du bist jetzt zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Wie fühlst du dich in der Rolle? Du hast dich ja da, oder hast du auf mehrere Positionen dich beworben, nur auf die eine? Der Vorsitzende, was hältst du von dem? Kanntest du ihn schon? Kennst du ihn schon? Ich kannte Thorsten bisher eigentlich nur von ein oder zweimal sehen, also im Grunde gar nicht. Ich habe noch viel von ihm gehört und ich glaube, das wird ein ziemlich gutes Gespann werden. Okay, ihr habt euch aber wahrscheinlich jetzt hier noch nicht in irgendeiner Form kurz schließen können oder so, da habt ihr schon Zeit dazu gehabt. Wir haben uns gratuliert und wir haben mal zwei Worte im Gehen gewechselt, aber das war's dann auch schon. Also eure gemeinsamen Ziele konntet ihr jetzt wahrscheinlich noch nicht definieren oder habt ihr euch da auch noch geil? Was sind denn deine Ziele jetzt im Bundesvorstand? Was möchtest du selbst vorantreiben, erreichen? Also zum einen haben wir ja in den letzten Wochen so nach der Bundestagswahl doch so einige Rückblicke und Wahlnachlesen gestaltet und einige von denen haben ja durchaus das Ergebnis gehabt, dass unsere Außendarstellung und unsere Pressewirksamkeit jetzt nicht so die beste war. Und mein Wunsch wäre, in die Richtung ein bisschen hinzuwirken und mal ein bisschen von dem Thema statt Köpfe wegzukommen, zumindest was die Außendarstellung angeht, und da ein bisschen mehr auf einzelne Köpfe zu setzen, so ähnlich wie das der Effekt schon gegeben war bei Marina und bei Katascha, nur dass es da halt sich so eher ergeben hatte und dass wir das jetzt ein bisschen strategischer angehen, ein bisschen aufbauen. Und dass wir mehr mit unseren Kernthemen nach außen gehen. Also geht wirklich nur um die Außenwirkung, nicht darum, dass wir jetzt intern nur noch Kernthemen bearbeiten. Ja, das sind so die Hauptanliegen. Und was mir auch wichtig war, wichtig ist und was ich auch gesagt hatte in der Kandidaturrede, ich würde gerne ein bisschen mehr Struktur in die inhaltliche Arbeit bringen, weil ich denke, dass wir da relativ viele Synergien verlieren, einfach weil es ziemlich unübersichtlicher Wildwuchs ist. Und ja, weil es auch teilweise zu Konkurrenzen und Reibereien kommt, die eigentlich nicht sein müssen. Also das kostet Nerven und Zeit und ja, können wir uns eigentlich leisten. Okay, jetzt haben wir ja nächstes Jahr durchaus auch wieder eine spannende Zeit vor uns, auch für den neuen Bundesvorstand. Bei dem neuen Bundesvorstand ist bis jetzt ja die Besonderheit, dass jeder, der gewählt wurde, ganz neu ist. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mit einem ganz neuen Bundesvorstand ins kommende Jahr gehen und uns eben auch auf die Kommunalwahlen vorbereiten. Glaubst du, dass das auch gut sein kann? Also es kann definitiv gut sein. Ich hätte mir durchaus gewünscht, dass wir noch ein, zwei Leute aus dem alten Bundesvorstand mit hätten rüberziehen können. Einfach, weil so Prozesswissen und Wissen darüber, wie so Abläufe am besten funktionieren, natürlich jetzt erstmal wieder zumindest teilweise verloren sind und wir uns das wieder aneignen müssen. Wir werden natürlich Übergabe mit dem Bundesvorstand, also mit dem alten Bundesvorstand machen. Sowohl heute als auch dann noch zu späterer Gelegenheit. Und die werden uns ja auch mehrheitlich noch zur Verfügung stehen für Fragen. Also ich denke schon, dass wir definitiv gute Arbeit leisten können. Wir müssen erst mal ein bisschen Tritt für uns finden, aber das ist, glaube ich, normal bei einer komplett neu zusammengewürfelten Gruppe. Es gibt ja jetzt durchaus den einen oder anderen, der vielleicht schon die Erfahrung mal gesammelt hatte. Dann haben wir ja zum Beispiel unseren neuen Bundesschatzmeister, der schon bisher in meinem Schatzmeisterteam zusammengearbeitet. Da wird ja durchaus auch was möglich sein. Bezahlung. Ganz spannende Frage, ich glaube auch für viele, viele Mitglieder. Es wurde ja diskutiert und grundsätzlich ist man ja schon irgendwie der Meinung, es müsste sein. Wie siehst du das selbst? Ich finde die Bezahlung generell auch also vom Prinzip her eine gute Sache. Also es ist ein anstrengender Job, es ist eigentlich ein Vollzeitjob, wenn man es richtig machen will. Und es hat auch einiges an finanziellem Aufwand, der eben durch Reisekosten etc. einfach nicht abgedeckt werden kann. Wird selten gesehen, aber ist eben auch ein Faktor. Also ich finde Aufwandsentschädigungen schön. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass wir mittel- oder langfristig auch mal wirklich eine Bezahlung als Stelle einführen oder auch zum Beispiel Wahlmöglichkeit. Einer macht eben volle Stelle, weil er es kann, weil er die Zeit dazu hat und die Möglichkeit. Einer macht eine halbe nur. Einer vielleicht auch nur mit AE etc., weil er halt seinen Job nicht aufgeben will oder kann. Sowas in der Art finde ich, glaube ich, ganz schön. Aber grundsätzlich würde ich schon denken, dass sowohl die Vorstände als auch einige Funktionen innerhalb der Partei, die beauftragt wurden, sinnvollerweise eigentlich eher bezahlt werden sollte. Müssen wir natürlich irgendwie finanzieren können. Und da fehlt mir jetzt ein bisschen der Überblick und wird wahrscheinlich momentan auch nicht ganz einfach werden. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Lass mal einarbeiten. Ja. Der zeitliche Plan, schon Idee, wie es jetzt weitergeht. Was glaubt ihr, wann legt ihr richtig los? Habt ihr schon Ideen? Bisher noch nicht. Also wir setzen uns nachher mal zusammen, zum einen mit dem alten Bundesvorstand, um die ganzen ersten Übergaben zu machen, Kontovollmacht etc., die Daten an die Bundesgeschäftsstelle für die Technik und so weiter. Ich denke, da werden wir auch dann gleich im Anschluss dann mal einen kleinen Fahrplan machen für die nächsten Tage und Wochen, wann wir uns dann treffen, wann wir was besprechen wollen. Und dann, ja, mittelfristige Planung wird dann erst in den nächsten Tagen kommen, denke ich. Super, ja, jetzt wünsche ich dir heute noch einen ruhigen, auch anstrengenden wahrscheinlich Tag. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder im Krähennest hören können, einfach mal vielleicht nach einem halben Jahr, so ein Feedback, wie es gelaufen ist. Dann wünsche ich dir heute noch viel Spaß und bedanke mich. Ich bedanke mich, danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.